Trübsal ist in mir, seitdem du fortgegangen, in mir hinterlassend tiefe Leidensspur und einen bitteren Schmerz. Ich weiß, dass du niemals wirklich mich geliebt hast. Deine falsche Liebe war grausamer Spott, der mich traf ins Herz. Aber Liebling, dennoch lieb ich dich für immer. Meine Sehnsucht sieht dich immer noch bei mir. Küss dich noch einmal, liebe dich für immer, auch wenn ich weiß, du liebst mich nicht. Betrügst mich mit dem ein, doch mein Schicksal lässt mich um deine Liebe. Schicksal lässt mich um deine Liebe.